ist der Zweikampf auch verboten, wenn die Todesgefahr ausgeschlossen ist. Auch dieser Zweikampf ist verboten, weil wir nicht nur nicht töten, sondern nicht einmal freiwillig uns selbst oder andere verwunden dürfen. Ja. Der Zweikampf, wo man sagt, ja, man haut sich halt die Schädel ein, Boxkampf oder so, sicher festzustellen, ist nicht.